Aufgabe 8. Liebe Fluggäste, wir können leider noch nicht starten. Wir warten noch auf einige Fluggäste aus Singapur, die mit uns weiter nach Hamburg reisen wollen. Sobald alle an Bord sind, können wir starten. Bitte haben Sie etwas Geduld. Trotz der kleinen Verzögerung beim Abflug werden wir aber pünktlich in Hamburg sein.